Das Hospital aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Hospital. Elmire war zur Witwe worden und nahm sich vor, nicht mehr zu freien. Allein, sie war noch jung. Was macht man ganz allein? Ich dächte doch, sie könnte wieder freien. Der Witwenstand ist ein betrübter Orden. Elmire saß und schritt zur zweiten Wahl. Allein, sie war das erste Mal nicht gar zu wohl verwahret worden, denn leider sind die Zeiten so betrübt, dass es viele böse Männer gibt. Elmire tat daher ein feierlich Gelübd, indem sie sich zur zweiten Ehe schickte. Sie wollte, wenn es ihr mit ihrem Manne glückte, ein Hospital für fromme Männer bauen, denn sie war reich, und kurz, sie ließ sich wieder trauen. O, welche Lust erfolgt oft nach dem Leide! Das war ein Mann, ein allerliebster Mann, fromm wie ein Kind, gefällig wie die Freude, und der auf nichts als ihr Vergnügen sann. Wie hätte sie sich ihn besser wünschen mögen? Sie ließ geschwind den Grund zum Hospitale legen. 4 Wochen strichen hin, nun war der Grund gelegt, und bald wird man das erste Stockwerk sehen. Doch nein, Elmire kömmt und heißt, vom Zorn bewegt, die Mäure auseinandergehen. Wie? Sollt es nicht mehr gut in ihrer Ehe stehen? Das kann nicht möglich sein, sie sind ja kaum getraut. Nun, kurz und gut, es ward nicht fortgebaut. Und ungefähr nach einem halben Jahre lag dieser Mann auch auf der Bahre. Der liebe Mann. Die Frau schwört Stein und Bein, ihr Lebelang nicht mehr zu freien. Und doch war sie nach 52 Wochen, der Bau muss ja vollendet sein, bereits das dritte Mal versprochen. Oh, das war erst ein würdiger Gemahl. Verständig, zärtlich und verbindlich, nicht eigensinnig, nicht empfindlich, er bat da nur, wo jener mild befahl. Die Blicke seiner Frau erfüllt er als Befehle, kurz, beide waren recht ein Herz und eine Seele. Die gute Frau, ich gönn ihr diesen Mann, allein sie wollte doch nicht trauen. Sie fing nicht gleich wie ehemals an zu bauen. Ich lobe sie darum und hätte es selbst getan. Der Henker mag den Männern trauen, wenn man so leicht zweimal sich irren kann. Sie fand nunmehr nach einem halben Jahre den Gatten noch so liebenswert als an dem Tag, da er, gefragt vor dem Altare, ihr durch ein seufzend Ja sein zärtlich Herz erklärt. Der Bau wird fortgesetzt. Ich seh Elmiren kommen. Wie freundlich sieht sie diesmal aus. Ach, Meister, fördert doch das Haus. Warum habt ihr es denn angenommen? Ich geb euch ja das Geld voraus. Lasst doch noch mehr Gesellen kommen. Ei, das geht gut. Ich kann mich nicht genug erfreuen. Da muss ein rechter Ehemann sein. Die Mäurer fördern sich, und binnen 14 Tagen sieht man das erste Stockwerk stehen. Und nun lässt sich Elmire wiedersehen. Man sieht's ihr an, sie hat etwas zu sagen. Vielleicht sah sie die Mäurer müßig stehen, denn leider pflegt's so herzugehen. Vielleicht hat man am Bau etwas versehen. Das sollte mich doch selbst verdrüßen. Itzt öffnet sie den Mund. Nun wird sich's zeigen müssen. »Ach«, fängt sie heftig an zu schreien, »hört auf und reißt den Plunder ein!« Ich lasse keinen Stein mehr tragen. Wofür verbaut ich denn mein Geld? Für Männer, die die Weiber plagen? Denn andere gibt's nicht auf der Welt. Die böse Frau. Man sollte sie verklagen. Ende von Das Hospital. Aufgenommen von Storylines, Devon.